Ich bin in die Herklotzgasse 21 in den Kindergarten. Ich glaube, das war einer der ersten Kindergarten, wie hat es nur geheißen? Montessori-Schule, ja. Und dann bin ich in den Turnverein gegangen und wir haben dort auch Nachmittag uns getroffen und Theater gespielt. Und es war eben, wie man sagt, ein Treffen von den Juden in diesem Bezirk. Es war sehr schön und wir waren sehr glücklich dort. Sie hatten einen Turnverein. Ich nahm teil in den Turnverein, ja. Der Makkabi-Zieher hatte dort seine Sitzungen, ja. Meine Eltern waren beschäftigt mit der zionistischen Bezirksorganisation in der Herkulesgasse. Eine jüdische Ausspeisung war eine auch. Nach dem Anschluss zum Beispiel, bevor meine Eltern nach Israel auswandern konnten, waren sie freiwillige Essenausteilerinnen dieser Ausspeisung zum Beispiel. Ja. Das war ein Zentrum, ja. Dort hat man Veranstaltungen gegeben von den Frontkämpfern, gesellige Veranstaltungen mit verschiedenen Künstlern. Da gab es auch unter den Mitgliedern begabte Leute. Also ich erinnere mich nur an ein Konzert. Dort wurden Arien vorgetragen und mein Vater war am Klavier. Meine selige Mutter hat mich aber gebracht hier zum Kindergarten. Und da war ich 3 Jahre im Kindergarten und war glücklich in diesem Kindergarten. Und in diesem Kindergarten habe ich die ersten Begriffe bekommen, was es heißt eigentlich jüdische Religion, was es heißt ein Schabbat, was es heißt ein jüdischer Feiertag. Ich erinnere mich auf die Lehrerin, die Malka. Sie war eine sehr angenehme, zarte Frau. Gentlewoman, wirklich. Hat uns sehr viel unterrichtet. Ich meine, die ersten hebräischen Worte kommen von ihr. Es war ein zionistischer Kindergarten. Die ersten hebräischen Lieder, Feiertaglieder, kommen von ihr. Das ist, was ich mich am meisten erinnere, weil das habe ich weitergenommen. Zum Beispiel haben wir gelernt, zuschnüren und knüpfen. Und eben das hat mich sehr beeindruckt, dass es diese Sachen, die Maschen machen und alle diese Kleinigkeiten, die einem helfen, sich selbst anzuziehen, überhaupt zur Selbstständigkeit erzogen. Man versuchte im jüdischen Kindergarten die verschiedenen Feste zu feiern, ja. Und das war immer eine große Angelegenheit. In der Herklotzgasse ist ein großer Festsaal, ja, über den ganzen Haus, ja. Und dort wurde zweimal im Jahr eine Feier abgegeben, ja. Und dabei Tanzen der Kinder und Vorträge der Kinder, verschiedene Theatervorstellungen. Das war ein Fest für die ganze Umgebung, für die ganzen Juden, der Bewegungsstätte ist gekommen, ja. Das war ein großes Fest. Jeder hat die Tochter oder die Enkelin oder die, und jeder wollte dorthin kommen, ja, zu der Feiertag, zu den kleinen Kindern so da zu tanzen zu sehen. Das war ganz speziell. Das war ein großes Ereignis, ja, und irgendwie in Kostümen und dergleichen mehr. Wir waren der Jugendbewegung, unsere Organisation war in der Herklotzgasse 21. Wir 3 Brüder haben besucht dort eine Organisation. Und unsere Organisation hat geheißen Gdut Hatzeirim. Das waren Vorträge, das waren Ausflüge und Jugendabend mit den älteren Führern schon, die uns erklärt haben, verschiedene Sachen von Zionismus. Wir waren doch alle Kinder. Ich war 13,5 Jahre, 13, wie ich weggefahren bin. Aber die haben mir uns erzählt alles über die jüdische Organisation, über Palästina, über den Traum, was wird sein später, wann, wenn der Staat aufsteht, er aufersteht, was wir wollen machen, was soll sein. Das heißt, idealisch haben sie uns vorbereitet auf die Auswanderung. Ich halte das wie einen Schatz, die Briefe, die ich bekommen habe. Viele Briefe habe ich zurückbekommen, die sind nicht durch die Zensur gegangen. Und da hat sie geschrieben, wir gehen in die Ausspeisung in der Herklotzgasse und holen uns Essen. Da hat es schon gegeben. Meine, welches Jahr war das? Das muss noch gewesen sein, 40.